My first guest tonight actually really is a star, and a big star in his own He's right. He's kind of a combination poet, jazz singer, and vagrant. So would you welcome the curious and the very talented. Alter, das ist der Duell. Bewaffnet, frisch geduscht, Fisch im Schuh wie Diskostüm. Der ganze Werdegang ein Statement wie ein Gesichtstattoo. Bisschen wie Bartlebeat, sieht's vor, das nicht zu tun. Und wird durchhalten. Phantomschmerzen durch Phantomspeisung, Pissflecken, Salzsteine, Highfives und Trostpreise. Keine Schonzeit in drei Teufelsnamen. 2-1 formidabel, wie es reinläuft heute Abend zwischen Alchemielabor und Heilkräutergarten. Mit den Ziplocks kannst du Lebensmitteleinkäufe tragen. 1,90 auf Nase, schlechte Karten, doch bereit sie beiläufig durch den Reißwolf zu jagen. Heb dein halb volles Glas, schaff Freiräume gerade da, wo Zuckersurrogatmänner Albträume kriegen. Wär doch eindeutig schade, wenn es andersrum liefe und man stattdessen einfach nur schliefe, oder? Zurück zum Thema, Presi Lynch, J Badalamenti auf der Couch im roten Raum, tipp ich Texte in mein Handy. Und wenn sie mehr andern, dann ohne zu versanden, auch im Handstand, halt ich locker allem, was du kannst, stand. Zieh dabei den Tour-Support in meinen alten Sturkopf, im Versuchslabor neben der Spur, als sei's der Mute-Knopf und Flugkopf, Nuss vor die Stirn, als sei ein Mute-Knopf auf der Stirn von Agenturschmocks. Anschließend Drehkick und Moonwalk in Ausgangsposition, nehmen dabei noch 2-3 mit, damit der Aufwand sich auch lohnt. Deutschrap braucht mehr denn je zuvor einen, der reingrätscht, einen, der ihm beisteht. Presi Ekel Alfred, Mindstate, 808 und Taylorism. Die Zahnfee legt was drauf auf deine Gage unter das Hotelbettkissen. Bänderrisse, Seitenstiche, wenn er kommt. Musik zum Aus dem Fenster springen, endlich angekommen. How are you? How are you? Wow. Take a load off your act. Wowee. Drück das Gaspedal durch bis unter Vorderachse. Gib her die Bohlenpaste, ab hier wird durchgemacht. Ich rap, als hätte ich Kaiser Soße auf Kurzwalltaste. Als säß ich live auf nem Freimaurerlogenplatz. Und das muss so. Rap ist, wer ist hier der Boss? Rap ist, du verstehst mich falsch, Alter. Ich bin der, der klopft. Rap ist, wenn ihr einer schießt, dann bin ich das. Und wenn's nicht hart ist, ist es nicht mein Projektil, das sich trifft. Spaß? Wenn's nicht hart ist, ist es nicht mein Projektil, das sich trifft. Und wenn's nicht hart ist, ist es nicht mein Projektil, das sich trifft. It's an incredible style, and he doesn't work at or try to be different or unusual. It comes to him naturally. Listen to this.